welche Richtung ihr Vorstoß zielt? Man weiß es nicht. Sie kamen einst aus Turkestan und siedelten sich in der Kirgisensteppe an und im Tschuktschenland. Doch seit die Zarenkrone hier regiert und dieses Gebiet für Moskau ein geräumiges Gefängnis für Verbrecher und Sozialisten ist, sind die Tataren die Feinde Russlands. Wir werden den Zaren besiegen. Unser Häuptling Feofar herrscht über 2,5 Millionen Untertanen und kommandiert ein Heer von 60.000 Mann Fußvolk. Außerdem weiß er die umliegenden Provinzen auf seiner Seite. Und was noch wichtiger ist, er kann sich auf mich, auf Iwan Ogarev, verlassen. Iwan Ogarev, einst Oberst in der Armee des Zaren, wegen Geheimbündelei verbannt und später begnadigt, verstand es, den grausamen und räuberischen Instinkt der tatarischen Horden zu nutzen. Zusammen mit ihnen und Feovar zog er raubend und mordend von Stadt zu Stadt. Es lebe der Zar. Gott strafe die Tataren. Ogarev ist ehrgeizig und von maßlosem Hass, Majestät. Ein Verbannter wird erst gefährlich, wenn man ihn begnadigt. Ja, es war ein Fehler. Hat der Bruder eurer Majestät, der im Gouvernement Irkutsk eingeschlossen ist, keine Verbindung mit Moskau mehr? Nein. Aber er weiß doch, welche Maßnahmen von eurer Majestät getroffen worden sind und welche Hilfe er erwarten darf. So ist es, aber er weiß nicht, dass Iwan Ogarev sein blutdürstigster Feind ist. Meinem Bruder hat es Ogarev ja zu verdanken, dass er in Ungnade fiel. Ogarev will nach Irkutsk gelangen, um dem Großfürsten unter falschem Namen und guter Maskierung seine Dienste anzubieten. Das sagen meine Berichte. Hat er erst sein Vertrauen, sind die aufgewiegelten Tataren erst in Irkutsk, so wird Ogarev die Stadt und mit ihr meinen Bruder den Tataren ausliefern. Das ist es, was der Großfürst wissen muss. Aber wie? Die Telegrafenleitungen wurden zerstört. Majestät, ein Kurier wird nach Irkutsk reisen müssen. Werde ich einen solchen Mann finden, der in kürzester Zeit 5523 Kilometer zurücklegen kann? Ich kenne so einen Mann. Michail Strogoff ist sein Name. Er ist kaltblütig, intelligent, tapfer und außerdem gebürtiger Sibirier. Wie alt? 30 Jahre. Er vermag Hitze, Kälte, Hunger, Durst und Strapazen zu ertragen. Er ist der Beste von unseren Leuten. Ich gebe dir den Befehl, ihn unverzüglich zu mir zu bringen. Eine Viertelstunde später stand Michail Strogoff im Kabinett des Herrschers. Der Polizeichef hatte wirklich nicht zu viel versprochen. Michail Strogoff war von hoher Gestalt, kräftig und breitschuldrig. Seine Glieder waren festgefügt wie Maschinenteile. Wenn überhaupt ein Mensch in der Lage sein sollte, diese Reise von Moskau nach Irkutsk durch ein von Feinden besetztes Gebiet zu unternehmen, so war es dieser Mann. Als Sibirier besaß er nicht nur eine genaue Kenntnis des Landes, er war auch mit den Sitten und Gebräuchen der Bevölkerung vertraut. Dazu kam, dass die Liebe zu seiner Mutter, der alten Marfa, ihn immer wieder nach Omsk an die Ufer des Irtysch geführt hatte. Als er dem Zaren vorgeführt wurde, steckte er gerade mitten in den Vorbereitungen zur Abreise nach Omsk. Der Zar betrachtete ihn aufmerksam. Von seiner Musterung sichtlich befriedigt, setzte er sich an den Schreibtisch und diktierte dem Polizeichef einen Brief. Danach erhob sich der Herrscher und sagte kurz und schroff: Du weißt, worum es geht, Michail Strogoff. Ich übergebe dir diesen Brief mit dem Auftrag, ihn meinem Bruder, dem Großfürsten, zu überbringen. Nur ihm und keinem anderen. Der Großfürst wird ihn erhalten, Majestät. Mein Bruder ist in Irkutsk. Dein Weg wird dich durch ein von Tataren beherrschtes Land führen. Es gibt viele, die ein Interesse daran haben werden, dir diesen Brief zu rauben. Ich werde alles daran setzen, ihn nach Irkutsk zu bringen, Majestät. Und noch etwas. Vor einem Mann musst du dich besonders hüten. Vor dem Verräter Ogarev. Ich werde mich hüten, Majestät. Wirst du über Omsk gehen? Dort lebt doch deine Mutter, wie man mir berichtet hat. Zu Befehl, Majestät. Du wirst sie nicht aufsuchen, weil man dich sonst erkennen könnte. Ich werde sie nicht aufsuchen, wie Majestät befehlen. Man wird dir reichlich Geld aushändigen und ein Dokument auf den Namen Nikolas Korpanow, Kaufmann aus Irkutsk. Das Dokument wird außerdem den Vermerk haben, dass du dich von mehreren Personen begleiten lassen kannst. So geh nun, Michail Strogoff. Geh mit Gott für meinen Bruder und mich. Und für Russland. Schon am nächsten Morgen, man schrieb den 16. Juli, saß Strogoff im Zug nach Nizhny Novgorod. Er war in einfache russische Tracht gekleidet, seinen Revolver hatte er versteckt und in der Tasche verwahrte er einen Dolch. Ganz wie ein biederer Bürger streckte sich Strogoff in der Ecke eines Abteils aus, seine Augen waren geschlossen. Doch ich schlief keineswegs. Ich horchte mit beiden Ohren auf die Gespräche meiner Mitreisenden. Das Gerücht vom Einfall der Tataren hatte bereits die Runde gemacht. sprach zwar mit vorsichtiger Zurückhaltung, aber immerhin. Man war beunruhigt. Also, wenn man sich das Herz erraubt und sich in Sack und Asche tut, was ändert das am Lauf der Welt? Ich kann's nicht aufhalten, dass man von ganz Sibirien die Pferde requiriert. Sagen Sie, ist es wahr, dass die Kirgisen mit den Tataren gemeinsame Sache machen? So viel ich weiß, ja. Ja, aber ein Schinofest. Die Donkosaken sind schon auf dem Marsch zur Grenze. Was? Ja, das weiß ich aus ganz sicherer Quelle. Mir scheint, wir sind in Wladimir. Wladimir! Wladimir! Beim Aus- und Einsteigen bitte beeilen! Der Zug fährt in wenigen Minuten weiter nach Nizhny Novgorod! Bitte beeilen! Einige Reisende verließen in Wladimir den Zug, andere stiegen zu. Michael Strogoff öffnete die Augen. Ein junges Mädchen von etwa 16 oder 17 Jahren trat in sein Abteil. Sie sah ein wenig müde und angestrengt aus. Sie schien nicht den ersten Tag unterwegs zu sein. Gern wäre Michael Strogoff mit ihr ins Gespräch gekommen. Da sie jedoch durch ihr Verhalten zu erkennen gab, dass sie in Ruhe gelassen werden wollte, drängte er sich nicht auf. Erst als einige Fahrgäste ihre Koffer und Bündel zurechtmachten, wandte das Mädchen sich an Michael Strogoff. Verzeihung, ist die nächste Station Nizhny Novgorod? In etwa 10 Minuten werden wir dort sein. Wie ich merke, bist du nicht aus dieser Gegend. Nein, ich komme aus Riga und muss weiter nach Irkutsk. Aha, auf welcher Route? Über Perm. Aber ob ich es schaffe, ich weiß es nicht. Wieso? Das ist sehr einfach. Du fährst von Nizhny Novgorod mit dem Schiff, genau wie ich. Es sind neue Bestimmungen herausgekommen, hat man mir in Wladimir gesagt. Mit meinem Ausweis lässt mich niemand an Bord. Ich muss versuchen, auf dem Polizeiamt in Nizhny Novgorod eine Sondererlaubnis zu bekommen. Ich könnte dir helfen. Meine Papiere erlauben mir, eine Begleitung zu nehmen. Sie würden? Ich würde dich als meine Schwester ausgeben. Wie findest du meinen Vorschlag? Ich würde ihn annehmen. Gut. Ich heiße Nikolas Korpanow. Du musst von jetzt an Nikolas zu mir sagen. Ich heiße Nadja. Also komm, Nadja. Folge deinem Bruder Nikolas nach Sibirien. Michael Strogoff und das junge Mädchen hatten sich an Bord der Kaukasus begeben. Ohne Beanstandung hatten sie das Schiff gemeinsam betreten dürfen und zur festgesetzten Zeit erklang das Signal zur Abfahrt. Du willst also nach Irkutsk? Ich will zu meinem Vater. Und deine Mutter? Wo lebt deine Mutter? Sie ist vor einem Monat in Riga gestorben. Mein Vater ist Arzt in Riga gewesen. Man hat ihn nach Sibirien verbannt. Warum? Er hatte einen Patienten gefragt, was haben Sie eigentlich gegen die Kommunisten? Am Tag darauf war er verhaftet worden. Zuerst haben wir nichts von ihm gehört, aber dann kam ein Brief aus Irkutsk. Er darf dort seinen Beruf ausüben, ohne Bezahlung natürlich. Weiß er, dass du ihn besuchst? Ich will bei ihm bleiben. Ich glaube, er ist sehr einsam. Nadja sah mich mit großen, ernsten Augen an. Sie war wohl erschrocken wegen ihrer Offenheit. Blitzschnell drehte sie sich um und verschwand. Lange stand ich noch am Bug des Schiffes und betrachtete den Lauf des Flusses, wie er vom Mondlicht beschienen wurde. Dann entschloss ich mich, meine Kabine aufzusuchen. Ich war auf dem Vorderdeck. Da hörte ich plötzlich Stimmen. Die Tataren sind gute Leute, Sangare. Sie werden über kurz oder lang siegen. Hoffentlich behältst du recht. Du hast sie noch nicht kämpfen sehen, aber ich? Wie wilde Tiere stürzen sie sich auf den Feind. Die Truppen des Zaren können da gar nichts ausrichten. Ja, aber man sagt, ein Kurier des Zaren sei unterwegs nach Irkutsk. Ja, er soll dem Großfürsten eine Botschaft bringen. So sagt man so. Ja. Aber verlass dich darauf. Dieser Bursche wird entweder zu spät ankommen oder auf halbem Wege verrecken. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, und dafür werden wir sorgen, was? Das will ich meinen. Was wir tun können, das tun wir. Die Zarenkrone muss verschwinden. Ja. Der Großfürst hat die längste Zeit in Irkutsk regiert. Ja. Meine Müdigkeit war vergessen. Unruhige Gedanken durchkreuzten meinen Kopf. Was haben diese Zigeuner mit mir zu schaffen? Wer weiß denn eigentlich von meiner Mission? Am besten wird es sein, ich lasse dieses Pack bei nächster Gelegenheit verhaften. Nein, nein, nein, das kann schief gehen. Dann decke ich mein Inkognito auf. Endlich näherte sich die Kaukasus ihrem Ziel. Das Schiff fuhr in den Hafen von Nizhny Novgorod ein. Michael Strogoff erledigte in aller Eile die Formalitäten. Dann bestieg er mit Nadja die Telega, einen offenen, vierrädigen Wagen. Der Kutscher hatte angeschirrt und die drei Pferde trabten davon. Ich habe bis Jekaterinburg 280 Kilometer gerechnet. Kommt das hin? Ja, so ungefähr. Und die Fahrt durchs Gebirge? Wird 48 Stunden dauern, wenn alles glatt geht. Verschnaufpausen gibt es nicht, tut mir leid. sein. Aber warum so eilig? Man spricht davon, dass die Truppen Feovas den Irtisch hinabziehen. Wir müssen vor ihnen in Omsk sein. Das werden wir dort von den Tataren empfangen. Habt ihr die Reise schon mal gemacht? Schon mehrmals. Ja, es scheint ein Gewitter aufzukommen. Es rumort ganz hübsch in den Bergen. Ah, die Gewitter im Uralgebirge haben es in sich. Wollen wir es nicht hier abwarten? Wenn es uns in den Bergen erwischt, kann es unangenehm werden. Du kriegst ein dreifaches Trinkgeld, wenn wir morgen früh in Jekaterinburg sind. Die Nacht ging ohne Zwischenfall vorüber. Am nächsten Tag zeichnete sich schon das Profil des Uralgebirges ab. Michael Strogoff musste diese Grenze überschreiten, um von Russland nach Sibirien zu kommen. Der Himmel hatte sich wieder bezogen, als der Wagen gegen Abend den beschwerlichen Anstieg begann. Bald war die Straße im Dunst kaum noch zu erkennen und der Kutscher fluchte. Gegen Mitternacht begannen Blitze den Himmel zu erhellen. Die Luft war plötzlich von einem dumpfen Brausen erfüllt. Die Pferde wollten nicht mehr vorwärts. Ihre Flanken hoben und senkten sich in schnellem Takt. Hey, Kutscher! Ja! Wann werden wir die Passhöhe erreichen? Ich fürchte gar nicht! Das ist wohl nicht der erste Sturm, den du im Gebirge erlebst. Ah, Gott gebe, dass es nicht mein letzter ist. Hast du Angst? Das nicht, aber ich sage euch, es war falsch weiterzufahren. Wollen wir nicht zurück? Nein, vorwärts! Wenn wir die Kurve geschafft haben, sind wir im Windschatten. Die Pferde, sie wollen nicht mehr her. Ja, steig ab, wir ziehen sie. Wenn uns die nächste Böe trifft, wirst du gehorchen? Vorwärts, ihr Täubchen! Ja, jetzt bald! Lange werde ich nicht mehr durchhalten! Der Sturm drückt mir den Brustkorb! Halt still und treibe dein Pferd vorwärts! Halt, Herr, halt! Mein Baum kommt auf uns zu! Halt, nicht stehen bleiben! Meine Kräfte sind am Ende, Herr. Ich kann nicht mehr. Nadja! Nadja! Bruder, hör auf ihn! Siehst du's denn nicht? Ja. Baumstamm hat mich nur gestreift. Ich hab's kommen sehen, Herr. Ich hab's kommen sehen. Ja, wir werden jetzt abwarten. So ein Getöse dauert nicht ewig. Kurz nach 3 Uhr geht die Sonne auf. Die Passhöhe liegt bereits hinter uns. Es wäre wirklich sträflicher Leichtsinn, die Reise fortzusetzen. Im Schein der Laterne entdeckte Michael Strogoff einen weit vorspringenden Felsen. Hier fanden sie und das Gefährt es einmal Schutz. Endlich begann ein neuer Tag. Gegen Morgen wehte nur noch ein schwacher Wind. Die Sonne ging auf. Michael Strogoff erhob sich als Erster. Er ging auf das Gefährt zu und betrachtete es von allen Seiten, ob es irgendwelchen Schaden genommen hätte. Da entdeckte er einen dicken Ast zwischen den Speichen des einen Rades. Dieser Ast hatte also das Schlimmste verhindert. Er hatte den Wagen zum Stehen gebracht. Glück im Unglück, dachte er. Und während er das dachte, fühlte er plötzlich Nadja neben sich. Er wies auf den Ast. Dann sah er sie an und wusste, dass sie es war, die dieses Unglück verhindert hatte. Sie setzten ihre Reise fort. Nach 6-stündiger Fahrt näherten sie sich Jekaterinburg. Gegen 8 Uhr abends erreichten sie die Stadt. Vom Tatareneinfall erzählte man sich auf der Poststation schreckliche Geschichten. Die staatlichen Behörden hatten bereits vor 2 Tagen ihren Sitz nach Tobolsk verlegt. Michael Strogoff mahnte zur Eile. Ist es soweit, Kutscher? Ja, es ist angespannt. Wir haben die 3 letzten ausgeruhten Pferde bekommen. Der Postmeister hat für den nächsten Reisenden nichts mehr anzubieten. Wir haben sie den uniformierten Kerl von der Nase weggeschnappt. Welchen uniformierten Kerl? Ja, der zu dem Wagen da drüben gehört. Haben Sie nicht gesehen? In seinem Gürtel baumelt ein Säbel. Ach ja, ein finsterer Geselle. Worauf warten wir noch? Ja, es geht sofort los. Hey, hier geblieben! Sind wir gemeint? Was sind das für Pferde, die du vor deinem Wagen hast? Sie waren von mir bestellt und bezahlt. Spann sie ab! Ich brauche sie! Na, wird's bald? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Na, ich noch viel weniger. Die Pferde gehören mir. Sie bleiben vor meinem Wagen. So! Du willst mir deine Pferde nicht geben. Nein. Also gut. Dann sollen sie dem gehören, der noch im Stand ist, weiterzureisen. Zieh blank! Aber erwarte nicht von mir, dass ich dich schone. Schlagen werde ich mich nicht. Willst du dich nicht schlagen? Nicht mit jedem. Dann muss ich dich herausfordern. So ein kleiner Hieb mit der Peitsche mitten ins Gesicht wird deinen Zorn schon anregen. Willst du dich nun schlagen, Halunke? Nein. Hey, Leute, kommt! Spann die Pferde aus! Nicht eine Sekunde zweifelte Nadja daran, dass ungewöhnliche Gründe diesen Mann bewegt hatten, eine solche Demütigung hinzunehmen. Er musste ein Geheimnis mit sich tragen. Doch Nadja fragte nicht. Der Postmeister konnte erst am nächsten Morgen ausgeruhte Pferde stellen und so waren sie gezwungen, eine Nacht auf der Poststation zu verbringen. Der Kurier des Zaren fand in dieser Nacht keine Ruhe. Wer war der Mann, der mich geschlagen hat? Woher kam er? Wohin fuhr er? Am nächsten Morgen wurden drei kräftige Pferde vor den Wagen gespannt. Auf den verschiedenen Stationen, die Michail Strogoff an diesem Tage durchfuhr, konnte er in Erfahrung bringen, dass ihm die Postkutsche auf der Irkutsker Straße immer vorausfuhr. Um 4 Uhr nachmittags musste der Ischim, einer der Nebenflüsse des Irtisch, überquert werden. Dann setzte der Kurier des Zaren die Fahrt in größter Eile fort. Du bist so ernst, Bruder! Von den Floßfischern waren keine guten Nachrichten zu hören. Feovars Aufklärungstruppen sind schon in den südlichen Bezirken, im Gouvernement Tobolsk. Ja, einer sagte mir, er hätte sich schon an den unteren Ufern des Ischim ausgemacht. Ja, am Rande der Kirgisensteppe hat sogar schon ein Kampf stattgefunden. Leider waren die Russen unterlegen. Ja, darum sind die Dörfer auch menschenleer. Die Siedler sind geflüchtet. Was wird, wenn unsere Pferde müde werden? Wir müssen versuchen, ohne Pferdewechsel nach Roms zu kommen. Meine Mutter lebt dort. Hast du seit Beginn der Invasion Nachricht von ihr? Nein, Nadja. Der letzte Brief meiner Mutter ist 8 Wochen alt. Aber Marfa ist eine energische Person, wenn sie auch alt ist. Sie wird sich zu helfen wissen. Aber wenn deine Mutter nun Roms verlassen hat? Das wäre möglich. Ich hoffe sogar, sie ist in Tobolsk. Die Marfa hasst die Tataren, aber sie fürchtet sich nicht vor ihnen. Ich hoffe aber trotzdem, Nadja, dass meine Mutter Omsk verlassen hat. Wirst du sie suchen? Auf der Rückfahrt, ja. Aber warum denn nicht gleich? Wie kannst du nur auf ein Wiedersehen verzichten? Warum, warum? Frage mich nicht mehr. Ich bin zum Schweigen verurteilt. Oh, ich glaube, ich kehre um, Herr. Ich habe keine Lust, ins Gras zu beißen. Verliere nicht die Nerven, Mann. Die paar Schüsse werden dich nicht gleich vom Kutschbock werfen. Wie viel Kopeken willst du haben? Nun ja. Wie viel ist dir dein Leben wert? Hier, hast du ein paar blanke Münzen. Eine Stunde später gelangte man an das westliche Ufer des Irtisch. Omsk war jetzt nur noch 25 Kilometer entfernt. Zuvor aber musste der Irtisch überquert werden. Dieser gewaltige Strom ist eine Hauptader Sibiriens. Im Sommer, wenn alle Flüsse mächtig anschwellen, ist sein Wasserstand besonders hoch, die Strömung reißend und die Passage infolgedessen schwierig. Michail Strogoff schlug deshalb vor, zunächst allein mit Pferden und Wagen über den Fluss zu setzen. Er befürchtete nämlich, dass die schwere Belastung die Manövrierung der Fähre erheblich mindern könnte. Er versprach, zurückzukehren und Nadja abzuholen, aber Nadja wollte davon nichts wissen. Eine ganze Stunde wäre verloren gegangen. Bereits das Beladen des Floßes war ein Wagnis. Da der Irtisch über seine Ufer getreten war, fand die Fähre keinen Landeplatz. Menschen, Tiere und der Wagen mussten ein ganzes Stück in knietiefem Wasser zurücklegen, doch nach einer halben Stunde war die Reisegesellschaft glücklich untergebracht, die Fähre bereit, über den Strom zu setzen. Die Fährleute, beides kräftige Burschen, meinten, mit ein wenig Glück die gefährliche Fahrt meistern zu können. Das Floß befand sich in der Mitte des Stromes, als Michail Strogoff Boote entdeckte, die sich mit großer Geschwindigkeit näherten. Sein Gesicht verzerrte sich. Was ist mit dir, Bruder? Tataren. Tataren steuern auf uns zu. Oh, ich hab's ja gewusst. Warum hab ich mich überreden lassen, weiterzufahren? Das ist unser Ende. Jammere nicht, Kutscher. Wir haben das Ufer gleich erreicht. Die Kutsche muss schnellstens an Land und wir haben genug davon. Hinlegen! Hinlegen! Alle Mann hinlegen! Feuer! Nadja, komm! Spring hier nach ins Wasser! Die Pferde, Herr! 2 Pferde sind getroffen! Ihr Hunde, ihr Bluthunde! Ihr habt mir meine beiden Pferde erschossen! Das Mädchen wollte Michail Strogoff folgen, als er von einem Lanzenstich getroffen ins Wasser fiel. Die Strömung führte ihn fort. Einen Augenblick sah man noch seine Hand über dem Wasser winken, dann war der Kurier des Zaren völlig verschwunden. Ehe Nadja Zeit hatte, ins Wasser zu springen, wurde sie von kräftigen Fäusten gepackt und in eines der Boote gestoßen. die uns umbringen. Alle. Eines Tages wird es in Sibirien keinen Russen mehr geben. Gott segne den Zaren und den armen Kerl, der da liegt. Er hat diesmal auch Glück gehabt. Nadja! Nadja, wo bin ich? Sprich nicht, sprich nicht. Du bist noch sehr schwach. Ich habe dich in meine Hütte gebracht. Die Teufel von Tataren haben euer Floß angegriffen. Ich war Zeuge, wie sie die Fährleute und den Kutscher ermordet haben. Ein Mädchen. Sie war auch dabei. Sie lebt. Sie lebt. Die Schurken haben sie in ihrem Boot entführt. Und wo bin ich? Am rechten Ufer des Irtisch. Eine Stunde von Omsk entfernt. Wie lange liege ich schon hier? Hat mich eine Kugel getroffen? Nein. Man hat dir einen Stoß mit der Lanze versetzt. In ein paar Tagen wirst du weiterreisen. Ich weiß. Ich bin in den Fluss gestürzt. Ja. Du hast im Wasser gelegen. Aber die Tataren haben dich nicht geschnappt. Du hast Glück gehabt. Kannst du mir ein Pferd verkaufen? Ich habe kein Pferd. Wo die Tataren hausen, bleibt nichts übrig. Dann gehe ich zu Fuß nach Omsk und suche mir dort eins. Zuerst musst du noch zu Kräften kommen. Du hast hier 3 Tage bewusstlos gelegen. Das war schon lange genug. Ich lasse dich nicht alleine gehen. Übrigens sind noch Russen in Omsk. Vielleicht kommst du unbemerkt in die Stadt. Man muss es wagen. Obwohl Omsk von den Tataren besetzt war, kam Strogoff und sein Begleiter ohne Schwierigkeiten in die Stadt. Hoch über Omsk wehte noch immer die Fahne des Zaren. Iwan Ogarev hatte trotz seiner zahlenmäßigen Überlegenheit das obere Viertel noch nicht bezwungen. Machen wir uns auf zur Poststation. Was ich jetzt brauche, ist ein Pferd. Du glaubst, du wirst unbemerkt die Stadt verlassen können? Ach, es wird schon irgendein Loch in der Belagerungskette sein. Du hast Mut. Weg, weg! Komm, Alter, wir müssen uns verstecken. Was ist los? Psst! Vorwärts, Leute! Es gibt kein Pardon! Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemäht! Weg da, Leute! Weg! Das war Iwan Ogarev. Iwan Ogarev. Ja. Ja, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Das war der Mann, der mich geschlagen hat. Und der Zigeuner auf dem Schiff. Sah er nicht auch so aus? Natürlich. Auch das war Iwan Ogarev. Jetzt geht mir ein Licht auf. Er ist Offizier und Komödiant zugleich. Darin liegt seine Stärke. Der Muschik und Michail Strogoff setzten ihren Weg fort. Sie gelangten zur Poststation. Der Postmeister hatte ein kräftiges Tier bei der Hand. Es war inzwischen 4 Uhr nachmittags, doch erst in der Dunkelheit wollte Michail Strogoff aufbrechen. Er blieb so lange in der Poststation, nahm einen Imbiss ein und lauschte mit Interesse den Gesprächen, die in dem überfüllten Wartesaal geführt wurden. Plötzlich ließ ihn ein Schrei hochfahren. Seine Mutter, die alte Marfa, stand vor ihm. Vor Freude lächelte sie ihn an und streckte ihm die Arme entgegen. Er wollte zur Tür stürzen. Er erkannte die ernste Gefahr, die aus einem Zusammentreffen für seine Mutter und ihn entstehen konnte. Nur die Beherrschung nicht verlieren, dachte er. Mein Sohn, Michail! Wer sind Sie, liebe Frau? Du fragst mich, wer ich bin? Kennst du deine Mutter nicht mehr? Irrtum, liebe Frau. Du bist nicht der Sohn von Peter und Marfa Strogoff? Sie verwechseln mich. Michail. Ich heiße nicht Michail. Bin niemals Ihr Sohn gewesen. Mein Name ist Nikolas Korpanow, Kaufmann aus Irkutsk. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Leben Sie wohl. Der Kurier des Zaren war am Ende seiner Kräfte. Die alte Marfa stand bewegungslos im Raum. Alles war still. Sie sah Michail Strogoff zur Tür hinausgehen. Und wenn er mich nicht erkannt hat, so hat er mich nicht erkennen wollen. Welche Gründe mag er dafür haben? Ich bin nicht bei Trost, Leute. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Glaubt mir, Leute, der junge Mann war nicht mein Kind. Platz da, zur Seite, Leute! Hey, bist du Marfa Strogoff? Ja, das bin ich. Du hast einen Sohn? Ja. Er ist Kurier des Zaren? Ja. Wo steckt der Kerl? In Moskau. Hast du Nachricht von ihm? Vor 8 Wochen kam ein Brief. Wie ich von meinen Leuten hörte, hast du eben einen jungen Mann angesprochen. Du hast behauptet, er sei dein Sohn. Stimmt das? Nein, nein. Es war ein junger Sibirier, wie es den Anschein hatte. Es ist schon der 10., den ich für meinen Sohn gehalten habe. Ich bin ganz verwirrt, weil, weil die Stadt so voll von Fremden ist. Ist dir klar, dass ich dich foltern lassen kann? Du wirst dann schon die Wahrheit sagen. Ich habe sie gesagt. Diese Sibirie war nicht Michael Strogoff. Nein. Glauben Sie, ich würde meinen Sohn verleugnen. Du lügst! Hey Leute, bringt die Alte nach Tomsk. Macht mit ihr, was ihr wollt. Irgendwann wird sie sich schon zur Wahrheit entschließen. Am 30. Juli machte sich der Kurier des Zaren auf den Weg. Ob der Boden fest war oder sich unter den Hufen des Pferdes bog, Michael Strogoff ritt unaufhörlich voran. Den Abend und die Nacht verbrachte er in einer Herberge. Am nächsten Tag setzte er seinen Ritt fort. Er wollte Tomsk links liegen lassen und über Kolivan reiten, wohin die Tataren noch nicht gelangt waren. Dort würde er die große Straße nach Irkutsk verlassen, um Tomsk nicht zu betreten. Sein Pferd folgte der Hauptstraße, die am westlichen Ufer des Ob endete. Bis dahin waren es noch 50 Kilometer. Reiter. Sie kommen von Omsk her. Ich muss mich verstecken. Ich finde mich verloren. Halt! Absitzen! Wir machen eine kurze Pause. Danke. So viel Vorsprung kann dieser Kurier kaum noch haben, Leutnant. Und es ist ausgeschlossen, dass er einen anderen Weg eingeschlagen hat als diesen. Ja, wer weiß. Womöglich ist er noch in Omsk und hat sich in irgendeinem Keller verkrochen. Das wäre gut. Dann braucht ich nicht zu befürchten, dass die Depesche den Großfürsten erreicht. Sollte er aber doch unterwegs sein, wird er vermutlich die Irkutsker Straße verlassen, um Omsk zu umgehen. Er ist Sibirier. Er kennt sich aus in der Gegend. Der Weg ist um viele Kilometer weiter. Wir können ihn also überholen, denn wir haben Omsk nur eine Stunde nach ihm verlassen. Wetten, dass der Bursche nicht vor uns in Irkutsk ist? Keine Kopeke setze ich auf den. Aber ich habe auf seinen Kopf einen hohen Preis gesetzt. Wenn einer meiner Leute ihn fasst, tot oder lebendig, so soll es eine gute Belohnung geben. Wenn er so verschlagen ist wie seine Mutter, fassen wir ihn nicht. Die behauptet noch immer, der angebliche Kaufmann sei nicht ihr Sohn. Aber damit kommt sie bei uns nicht durch. Der Alten muss man erst Manieren beibringen. Michael Strogoff, der sich im Unterholz verborgen hielt, hatte jedes Wort der beiden Männer verstanden. Sein Hass gegen Iwan Ogarev war grenzenlos. Aber er wusste, dass seine Mutter nicht sprechen würde und dass sie diese Weigerung das Leben kosten musste. Nun gab es für ihn keine Zeit mehr zu verlieren. Es gab nur eine Chance, einen Vorsprung zu gewinnen und vor Iwan Ogarev den Ob zu überqueren. Er schlich sich leise aus dem Gehölz und als er die Straße erreicht hatte, witterte eines der tatarischen Pferde seine Stute, wieherte und galoppierte freudig auf Michael Strogoff zu. Sein Herr lief ihm nach und stutzte und schrie: Hör da! Stehen bleiben, wo ich schieße! Auf die Pferde, Leute! Aufgesessen, formiert euch! Michael Strogoff fühlte, wie zwei Kugeln seine Pelzmütze durchlöcherten. Er hörte bereits das kurze Getrappel mehrerer Pferde hinter sich. Er legte den Revolver an und drückte ab und jedes Mal biss sein Reiter ins Gras. Mit letzter Anstrengung gelangte Michael Strogoff an das Ufer des Ob und stürzte sich in den Strom. Die Tataren, keine 50 Meter hinter ihm, machten am Ufer Halt. Iwan Ogarev setzte seine Flinte an und zielte und traf. Michael Strogoffs braves Pferd versank in den Fluten. Der Kurier des Zaren erreichte das andere Ufer und lief und lief und lief. Von abgeirrten Geschossen gehetzt, von Reiterscharen bedroht, erkannte er die Sinnlosigkeit und gab auf. Wie alle Gefangenen des Iwan Ogarev wurde er in die Nähe von Kolivan verschleppt. 14 Tage später löste man das Lager auf und der Marsch durch die Steppe begann. Der Zug der Gefangenen hatte eine Länge von mehreren Kilometern. Sie alle umzubringen wäre ein gutes Stück Arbeit gewesen. Die Tataren schienen es lieber, der Sonne, dem Hunger und dem Durst zu überlassen, die Schar der Unglücklichen zu verringern. Nicht nur Michael Strogoff marschierte einem ungewissen Schicksal entgegen, auch Marfa und Nadja gehörten dem Treck der Gefangenen an. Nadja hatte sich der alten Frau angeschlossen, weil sie einen gewissen Schutz zu finden hoffte. Bruder, nannte ich diesen Nikolas Korpanow. Wie sonderbar. Korpanow? Hieß er tatsächlich so? Nikolas hätte mich niemals beschwindelt. Und mutig war er, sagst du? Und wie? Er war so unerschrocken wie sonst keiner. Nichts konnte ihn aufhalten. Nichts aus der Ruhe bringen. Genau so war er. Und ein Geheimnis, ein Rätsel war um ihn. Manchmal sprach er von Pflicht. Dann war es mein Sohn. Nadja, es war mein Sohn. Aber Sag mir eins. Durfte er mich nicht besuchen, als er durch Omsk fuhr? Nein, das durfte er nicht. Ich denke mir, es war ein dienstlicher Befehl. Dienst, Pflicht, Geheimnis. Ich glaube, ich hab's, Nadja. Was? Ha, alles. Nadja, du hast Licht in die Finsternis gebracht. Ich werde das Geheimnis meines Sohnes hüten, Nadja. Keine Folter wird es mir entreißen. Ich muss dir etwas sagen. Was? Dein Sohn lebt nicht mehr. Er ist im Irrtisch ertrunken. Das kann nicht sein, Nadja. Ich hab ihn doch... Nadja konnte nicht wissen, dass Michael Strogoff lebend das andere Ufer des Irrtisch erreicht hatte. Und dass er wenig später bei guter Gesundheit in Omsk gesehen worden war. Doch Marfa schwieg. Nach etlichen Tagen gelangte der Zug der Gefangenen an das Ufer des Tom. Endlich erlaubte man den Leuten, sich zu erfrischen und auszuruhen. Marfa und Nadja warteten, bis sich die Tränke allmählich entvölkerte. Beide beugten sich über das wohlschmeckende Nass. Als der größte Durst gelöscht war, richtete sich Nadja auf. Sie traute ihren Augen nicht. Auf der Uferböschung, keine 10 Meter entfernt, stand Michael Strogoff. Strogoff zuckte zusammen. Er besaß genügend Geistesgegenwart, sich nicht durch eine unbedachte Bewegung zu verraten. Als er aber neben Nadja auch noch seine Mutter erkannte, da war es um seine Ruhe geschehen. Der Kurier des Zaren entfernte sich in schnellem Lauf. Noch in derselben Nacht wurden die Gefangenen nach Zabediero gebracht. Hier hatte Feofar sein Quartier. Erteilte er seine Befehle und hielt Audienz. Und hier empfing Feofar seinen Stellvertreter Orgarev mit seiner Truppe. Hier folgte eine große Anzahl Flüchtlinge und Zigeuner. Zu Orgarevs ständiger Begleitung gehörte nach wie vor die Zigeunerin Sangare. Spionierend und intrigierend wusste sie, sich seine Gunst zu erhalten, so wie er ihre Dienste zu schätzen wusste. Schon kurz nach Orgarevs Einzug ins Lager Feofars wusste Sangare eine interessante Neuigkeit zu berichten. Was willst du, Sangare? Marfa Strogoffs Sohn ist als Gefangener im Lager. Wo hast du ihn gesehen? Gesehen? Davon habe ich nichts gesagt, Orgarev. Seine Mutter habe ich beobachtet. Gerade eben, am Fluss. Sie hat sich durch eine bestimmte Bewegung verraten. Sie gab ein Zeichen. Er muss ganz in ihrer Nähe gewesen sein. Ihn habe ich nicht gesehen. Es war schon dunkel. Seit wann erzählst du mir Märchen? Ich irre mich nie, Orgarev. Sangare, du weißt, warum ich hinter dem Kerl her bin. Ja. Wenn der mit seiner Meldung nach Irkutsk kommt, wenn er diesen Schrieb dem Großfürsten gibt, nun ja, dann hat er uns alles vermasselt. Der Großfürst wird auf der Hut sein und Orgarev wird sich nicht bei ihm blicken lassen dürfen. Ja. So stehen die Dinge. Ja. Nun kommst du mit der Nachricht, dieser Agent sei hier im Lager. Bring mir irgendjemand, der ihn gesehen hat. Dann glaube ich dir. Ich habe eine Idee, Orgarev. Mhm. Ich höre. Morgen früh um 6 Uhr lassen wir alle Gefangenen antreten. Mit Lanzenstichen, Peitschenhieben und Fußtritten treiben wir sie zusammen. Und wir zwingen sie, sich in Reih und Glied aufzustellen. Hm. Nur Marfa Strogoff wird neben dir stehen. Und alle Gefangenen, einer hübsch nach dem anderen, wird an ihr vorübergehen. Ich bin sicher, dass wir darauf kommen, wer ihr Sohn ist, Orgarev. Wenn du mir nicht sagst, wer von den Männern der Kurier des Zaren ist, weißt du, was dann passiert? Dann werde ich dir die Knute verordnen. Jetzt kommt der vorletzte Mann. Hör mir mal gut zu, Mütterchen. Dein Hundesohn ist hier auf diesem Platz, unter diesen Leuten. Und du wirst ihn mir jetzt zeigen. Das werden wir noch sehen. Niemals. Die Knute her, Leute. Die Knute für diese Hexe. Schrecklich mit anzusehen, wie zwei Soldaten meine Mutter packen. Sie werfen sie zu Boden. Sie muss sich hinknien. Ich kann es nicht zulassen, dass man meine Mutter foltert. Ich muss mich stellen. Ich bin es! Ich bin Michael Strogoff! Du bist der Kurier des Zaren. Du bist Michael Strogoff? Her mit dem Brief an den Großfürsten von Irkutsk! Her damit! Marfa war bleich, aber gefasst. Sie klagte sich an, weil sie ihre mütterlichen Gefühle nicht hatte beherrschen können damals in Omsk. Alles wäre anders gekommen, wenn... Ja, wenn... Die Henkersknechte packten Michael Strogoff und brachten ihn vor ein Gericht. Das Urteil wurde gesprochen. Nicht durch den Tod sollte er büßen, nein, er sollte geblendet werden. Aber der Kurier des Zaren wankte nicht, als er das Urteil vernahm. Weit öffnete er die Augen, als wollte er mit seinen letzten Blicken Vorrat für die lange Nacht sammeln. Sein Denken konzentrierte sich ganz auf die völlig gescheiterte Mission und auf Marfa und Nadja, die er nun nie wiedersehen sollte. Der Scharfrichter näherte sich lautlos. Er hielt den krummen Säbel in der Hand. Über dem Kohlenbecken hatte er die Klinge erhitzt, denn nach tatarischem Brauch sollte Michael Strogoff mit einer glühenden Schwertklinge geblendet werden. Verzweifelt streckte Marfa die Arme aus. Dann sah Michael Strogoff sie noch einmal an. Tränen traten in seine Augen. Der Scharfrichter zog langsam den glühenden Krummsäbel an seinen Augen vorbei. Ein Verzweiflungsschrei, die alte Marfa fiel wie leblos zu Boden. Als alle Befehle ausgeführt waren, zog sich Feofar mit seinem Gefolge zurück. Nur Iwan Ogarev blieb auf der Stätte des Grauens zurück. Michael Strogoff, hier ist der Brief des Zaren. Lies, lies und melde dir kurz, was du gelesen hast. Und damit du es weißt, der wahre Kurier des Zaren heißt Iwan Ogarev. Mutter, Mutter, wo bist du? Lebst du noch? Steh auf. Bruder, sie lebt. Sie muss sich erst wieder zurechtfinden. Mit meinem Dolch werde ich jetzt deine Fesseln durchschneiden und dann gehen wir nach Irkutsk. Du glaubst, das wird uns gelingen? Wir müssen es versuchen. Geh du allein. Ich bin nur ein Hindernis für dich. Dein Vater wartet auf dich, Nadja. Du brauchst mich jetzt mehr als mein Vater, Michael. Hast du den Großfürsten aufgegeben? Nie und nimmer. Aber das Schreiben, du hast es nicht mehr. Glaube mir, Nadja. Ich werde mir auch ohne dieses Papier zu helfen wissen. Ich habe viel gesehen und gehört. Eins schwöre ich dir. Der Verräter Iwan Ogarev wird mir eines Tages gegenüberstehen. Jetzt gilt es vor allem, vor ihm in Irkutsk zu sein. Und da redest du von Trennung? Ich besitze keine Kopeke mehr. Sie haben mir alles geraubt. Ich habe noch ein paar Rubel. Und meine Augen. Mit ihnen werde ich für dich sehen. Und wie sollen wir weiterkommen? Erst einmal zu Fuß. Also gut. Gehen wir. In dieser Nacht schien eine große Menge Gefangener ihren betrunkenen Wärtern entkommen zu sein. Auch Michael Strogoff und Nadja war die Flucht gelungen. Zwei Tage später hatten sie bereits ein gutes Stück in Richtung Osten zurückgelegt. Beide marschierten ohne zu sprechen. Michael hielt Nadja an der Hand. Es war ein langer Weg bis Irkutsk. Beschwerlich und voller Abenteuer. Für gewöhnlich marschierten sie nachts. Am Tage versteckten sie sich in den Wäldern. Eines Morgens begegnete ihnen ein gebrechliches Gefährt, auf dem ein junger Mann saß. Er war sofort bereit, den Blinden und das Mädchen mitzunehmen. Aber dann kam der Tag, an dem sie wieder wandern mussten. Als sie endlich Irkutsk erreicht hatten, hatte die Belagerung schon begonnen. Feofar und Iwan Ogarev standen mit ihren Truppen vor den Mauern der Stadt. Während Michael Strogoff und Nadja sich in einem Schlupfwinkel versteckten, meldete ein Adjutant dem Großfürsten: Der Kurier des Zaren bittet, eintreten zu dürfen. Er soll kommen. Hoheit! Bist du der Kurier des Zaren? Jawohl, Hoheit! Hast wohl allerhand durchgemacht, was? Man sieht es deiner Kleidung an und deinem schlecht vernarbten Gesicht. Ich bin seit 11 Wochen unterwegs. Dein Name? Michael Strogoff. Du hast einen Brief von meinem Bruder. Hier, Hoheit. Der Großfürst nahm das Papier, erkannte die Handschrift seines Bruders und nickte. Auf seinen Wink entfernten sich die Offiziere und er las die Botschaft mehrmals durch. Es war Iwan Ogarev gelungen, sich beim Großfürsten als Kurier des Zaren einzuschleichen. Der Verbündete Feofas hielt alle Trümpfe in der Hand und er spielte sie mit Geschick aus. Ist dir bekannt, Michael Strogoff, dass in diesem Schreiben vor einem Verräter gewarnt wird? Jawohl, Hoheit. Er soll versuchen, sich unter falschem Namen bei mir einzuschleichen, mein Vertrauen zu gewinnen, um dann im passenden Moment die Stadt den Tataren auszuliefern. Das alles weiß ich, Hoheit. Ich war gezwungen, das Siegel zu lösen, den Inhalt des Schreibens zu lesen. Ich musste den Wortlaut kennen, falls mir das Schreiben verloren geht. Ich weiß auch, dass Iwan Ogarev geschworen hat, sich persönlich am Bruder des Zaren zu rächen. Warum? Man sagt, dieser Offizier sei in demütigender Weise von seiner Majestät degradiert worden. Ah ja. Ich erinnere mich nicht an ihn, aber an die Geheimbündelei, in die er verstrickt war. Er hat seine gerechte Strafe bekommen. Sehr wohl, Hoheit. Michael Strogoff, du warst tapfer und unerschrocken. Du hast dich für Russland eingesetzt. Dein Mut soll belohnt werden. noch heute. Kein Wunder, dass Iwan Ogarev bald eine Sonderstellung in der belagerten Stadt innehatte. Man suchte seine Nähe, seinen Rat. Leider war dem Großfürsten entgangen, was dieser ehrenwerte Herr trieb, wenn er am Abend auf den Wallanlagen spazieren ging. Er warf kleine Zettelchen hinab. Eine dunkle Gestalt huschte am Fuße der Mauer entlang, fing sie auf und entfernte sich rasch. Es war Sangare. Ogarev, nach seiner Deutung der tatarischen Operationen gefragt, war um eine Antwort nie verlegen. Er riet dem Großfürsten am Ufer des Angara Truppen abzuziehen, um sie an anderer Stelle besser einzusetzen. Alles geschah, wie Ogarev es geraten. Es war in der dritten Nacht. Der Verräter stand am Fenster seines Zimmers und starrte hinüber zum Lager der Tataren. Plötzlich öffnete er einen Fensterflügel und sprang behende auf die Terrasse, nahm Zunder und Feuerstahl aus seiner Tasche und setzte den Zunder in Brand und schleuderte ihn in den Strom. Aus den nahen Ölquellen hatten die Tataren unter dem Druck mehrerer Atmosphären ein leicht brennbares Öl in den Fluss gepumpt. Der brennende Zunder setzte das Öl mit Urgewalt in einer einzig dumpf donnernden Explosion in Brand. Die Flammen loderten gen Himmel. Iwan Ogarev ging in sein Zimmer, um dem Geschehen in aller Ruhe zuzusehen. Und plötzlich stürzte in triefenden Kleidern und zerzausten Haar eine Frauengestalt in sein Zimmer. Sangare? Iwan Ogarev. Wer bist du? Wie kommst du hier rein? Iwan Ogarev! Bist du still? Mein Dolch wird dir schon das Maul stopfen. Verräter! Nein! Keine Angst, Nadja. Schließ die Tür zu. Jetzt wird abgerechnet. Ha! Mit einem Blinden mache ich kurzen Prozess. Ich bin nicht blind. Lügner, das kann gar nicht sein. Ich sehe die Stelle, wo ich dich treffen werde. Und jetzt ist es soweit. Her mit dem Dolch. Michael! Und nun, bevor du dein Leben aushaust, erinnerst du dich, dass bei der Urteilsvollstreckung meine Mutter zugegen sein musste? Als sie ihre Hände nach mir ausstreckte, konnte ich die Tränen nicht unterdrücken. Und diese Wasserschicht zwischen glühendem Säbel und der Hornhaut hat mir das Augenlicht gerettet. Es kommt jemand. Was ist hier los? Wer hat diesen Mann ermordet? Ich. Dein Name? Möchte kaiserliche Hoheit nicht lieber nach dem Namen desjenigen fragen, der zu euren Füßen liegt? Den kenne ich. Er ist ein Diener meines Bruders, ein Kurier des Zaren. Nein, kaiserliche Hoheit. Dieser Mensch war kein Kurier des Zaren. Es war Iwan Ogarev, der Verräter. Und wer bist du? Michail Strogoff. Ich komme im Auftrag eures Bruders, kaiserliche Hoheit. Ich bin der Kurier des Zaren. Fast erübrigt es sich zu erzählen, dass durch Michail Strogoffs Mut die Tataren in die Flucht geschlagen wurden. Und Nadja und Michael? Nun, was glaubt ihr wohl?